задачами и проблемами. Wenn wir mit unseren Aufgaben und Problemen fertig werden, достигнем цели перестройки, wenn wir die Ziele der Perestroika erreichen, то это будет выгодно. So wird es ein Vorteil sein, не только для нашего народа, nicht nur für unser Volk, но и для всех народов мира, sondern auch für alle Völker der Welt. Gorbatschow erinnerte an die wechselvolle Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen und auch daran, dass es sozialdemokratische Kanzler waren, die vor rund zwei Jahrzehnten die Beziehungen zwischen Bonn und Moskau auf eine neue Grundlage stellten. И других представителей политических партий и движений вашей страны. Und ich bin glücklich, mit Ihnen zusammen diejenigen zu grüßen, die an der Quelle dieser neuen Politik, dieses neuen politischen Herangehens standen. Ich meine vor allem Willy Brandt, Helmut Schmidt und andere hervorragende politische Persönlichkeiten Ihres Landes. Und da diese, sprich die Gastgeber dieses Staatsbesuches, keine namentliche Erwähnung fanden, sei Ihnen zum Trost noch dieses abschließende Wort des sowjetischen Staats- und Parteichefs mitgeteilt. Egal welcher eurer Meinung von sich die Politiker oder andere Repräsentanten der Gesellschaft sind, letzten Endes ist der Grundstein jeder Gesellschaft der arbeitende Mensch. In der historischen Epoche des Zerfalls, des Absterbens des Kommunismus hat der Vertreter der ersten kommunistischen Weltmacht in der Bundesrepublik beispiellose Huldigungen und Ovationen erfahren. Der publizistische und politische Aufwand dieses Staatsbesuchs, getragen von dem emotionalen Überschwang der Deutschen, stellt alles Dagewesene in den Schatten. Michail Sergejewitsch Gorbatschow, nun als Staats- und Parteichef der Sowjetunion mächtiger als jemals ein Herrscher in Russland, hat die Schlacht um die Seele der Deutschen gewonnen. Das Bild von der blonden deutschen Maid in den Armen Gorbatschows und entzückt vom Kuss des Kremlgewaltigen ging durch die Weltpresse. Und schon sind im westlichen Ausland Erstaunen, Irritation und Misstrauen zu verspüren. Man muss schon weit in die Geschichte der Bundesrepublik zurückgehen, um Ähnliches aufzuspüren, etwa die Versöhnungsreise Charles de Gaulles 1962 oder der Triumphzug John F. Kennedys 1963. Gemessen an dem medialen Schauspiel des Gorbatschow-Besuchs erscheint der Rahmen, den wir vor 14 Tagen dem neuen amerikanischen Präsidenten George Bush darboten, geradezu kläglich. Eher einem Repräsentanten Liechtensteins angemessen als dem Präsidenten der westlichen Führungsmacht. In Erinnerung kommen dafür die Hassausbrüche gegen Ronald Reagan vor zwei Jahren in Berlin und der Terror der Straße in Krefeld 1983 gegen George Bush, damals Vizepräsident der USA. Und nun Gorbi-Rufe in Bonn, Köln, Stuttgart und Dortmund. Haben die Deutschen ihre Kontenance verloren? Müssen nicht die von den Medien angebotenen Sympathiewerte für Gorbatschow, immerhin der mächtigste Diktator dieser Erde, beängstigen, dem wohl 90% der Westdeutschen ihr Vertrauen schenken, während Bush oder Kohl, immerhin demokratisch gewählt, weit abgeschlagen sind. Kein Wunder, dass unsere westlichen Nachbarn über den Seelenzustand der Deutschen nachdenken. So bringt das französische linksunabhängige Weltblatt Le Monde die Verwirrung unserer Freunde auf die Formel, dem Deutschen ginge der distanzierte und kühl analysierende Blick auf die Entwicklung im Osten ab. Das Blatt wagt den Vorwurf, die Gorbatschow entgegengebrachte Verehrung sei ebenso leidenschaftlich wie der einst so tief sitzende Antikommunismus derselben Deutschen in den Zeiten des Kalten Krieges, meint Le Monde. Der dies alles bewirkte, Michail Gorbatschow, hat sich als ein gewandter Kommunikator erwiesen. Wie tritt er auf? Wie schafft er dies? Ein bisschen war es heute zu hören und zu sehen bei der abschließenden Pressekonferenz des Staatsgastes, der sich in jeder Situation zu behaupten weiß. Unser Reporter Peter Kapern war dabei. Ob beabsichtigt oder nicht, die Dramaturgie ist perfekt. Gerade so lange lässt die Sowjetdelegation auf sich warten, dass in dem überfüllten Raum kein Unmut unter den Journalisten aufkommt. Doch lange genug, um die Spannung zu steigern. Mit 20-minütiger Verspätung stellt sich die Besuchergruppe aus der UdSSR mit Staats- und Parteichef Gorbatschow an der Spitze den Fragen der Berichterstatter. Das ist nicht der Gorbatschow, den die allgegenwärtigen Fernsehkameras in den vergangenen 4 Tagen in alle deutschen Wohnstuben gebracht haben. Nur selten ein Lächeln, kein freundliches Winken. Der Staatspräsident strahlt Ernsthaftigkeit aus, Entschlossenheit. Gorbatschow weiß, was die Journalisten erwarten, ebenso wie er weiß, was die Leute auf der Straße wollen. Hier soll ein Resümee gezogen, sollen hartnäckige Fragen beantwortet werden. Kein Ort für sympathieheischende Gesten. Ein einmaliger Charakter habe seinen Besuch ausgezeichnet, sagt Gorbatschow. Er habe kurze, aber lebhafte Kontakte mit den Bürgern gehabt. Sowjetisches Understatement führt man sich vor Augen, was sich etwa auf dem Bonner Marktplatz abspielte, als er das so oft zitierte Bad in der Menge nahm, mit Gorbi Gorbi rufen, enthusiastisch gefeiert wurde. Eher analytisch und nüchtern auch die Antwort auf die Frage eines sowjetischen Kollegen, wie er sich diesen herzlichen Empfang erkläre. Ich habe gewusst, dass in diesem Land das Interesse für die Umgestaltung für unsere Politik sehr groß ist. Ich denke, das liegt zugrunde, die Veränderungen in der Sowjetunion, das ist das Wichtigste. Und zweitens, nicht weniger Wichtiges, in der ganzen Welt wollen Menschen bessere Veränderungen. Sie sind schon müde des Kalten Krieges. So viele Probleme, globale Probleme hängen jetzt über ihren Köpfen. Sie möchten Veränderungen zur besseren Welt. Und da durch das neue Denken wir herangehen suchen, wie wir an die Lösung dieser Probleme herankommen können, die Völker bewegen. Das ist das Zweite, was das Interesse, also das Wohlwollen uns der Delegation gegenüber, dem Besuch gegenüber erklärt. Gorbatschow blickt den Fragestellern in die Augen, während er seine Antwort vorträgt, wendet seinen Blick ab, wenn er die Frage für beantwortet hält. Kaum eine Chance, um nachzuhaken. Immer wieder weist er darauf hin, dass ihm hier viel Wohlwollen entgegengebracht worden sei, dass es nun gelte, die unterzeichnete Erklärung mit Leben zu erfüllen. Mit konkreten Aussagen hält er sich jedoch zumeist zurück. Etwa auf die Frage eines amerikanischen Journalisten, ob der Platz, der für die Vereinigten Staaten im Europäischen Haus reserviert sei, auch für eine militärische Präsenz gedacht sei, keine Details. Exakt um 11:08 schaut Staatspräsident Gorbatschow zum ersten Mal auf die Uhr. 5 Minuten später, nach nicht ganz einer Stunde, verlässt er den Saal. Und nun ist die Zeit der Bilanz, der Deutung, der Interpretation gekommen. Gorbatschow in Bonn, hat man nicht zu viel von diesem Besuch erwartet? Entspricht der Ertrag dem gewaltigen Echo drinnen und draußen? Besteht nicht die Gefahr der Enttäuschung bei so viel Hoffnung und Erwartung? Bereits im Vorfeld hat die Visite des sowjetischen Staatspräsidenten und Generalsekretärs der KPdSU, Michail Gorbatschow, in der Bundesrepublik das Prädikat historisch zugewiesen bekommen. Das neue Kapitel, als Wort schon fast abgegriffen, als Bundeskanzler Helmut Kohl im Oktober des vergangenen Jahres den ersten Teil des deutsch-sowjetischen Annäherungszyklus absolvierte, sollte nun begonnen werden. In seiner Abschlusspressekonferenz wiederholte Gorbatschow ein weiteres Mal das Bild vom neuen Kapitel. Heute kann man schon über die Ergebnisse dieses Besuches sprechen. Und man kann versuchen, die ersten Einschätzungen diesem Ereignis zu geben, welches wir für ein großes Ereignis nicht nur in unseren bilateralen Beziehungen halten, sondern auch im Rahmen der europäischen Politik, im Rahmen der Weltpolitik im Ganzen. All das zeugt davon, dass durch die große, aber nicht einfache, geduldsame Arbeit wir gemeinsam es fertiggebracht haben, zu neuen Beziehungen zu kommen und begannen wirklich die Seiten eines großen interessanten Kapitels in ihrer neuen Geschichte durchzublättern. Ob wirklich ein neues Kapitel geschrieben wurde, ob der Besuch nun wirklich historisch war, wird man wohl den Historikern zu beurteilen überlassen müssen. Zeitgenossen eignen sich denkbar schlecht, um solche Art Bewertungen abzugeben. Doch eine Fähigkeit ist ihnen nicht abzusprechen. Diejenige, etwas Geschehendes als einzigartig zu empfinden. Und als einzigartig muss man bezeichnen, was während der 4 westdeutschen Tage Michail Gorbatschows vorgegangen ist. Da ist ganz gewiss zuerst der klimatische Wandel und sein Ausdruck zu nennen, artikuliert von Tausenden von Menschen auf dem Bonner Marktplatz, auf dem Schlossplatz in Stuttgart und bei Hösch in Dortmund. Über Gorbatschow und seine Frau Raissa ging ein Enthusiasmus nieder, dessen Ursachen man ergründen muss. Was war das? Es war ganz gewiss etwas, was aus dem zutiefst Unbewussten, aus dem emotionalen Bereich kam. Ist die Deutung falsch, dass da aus den Menschen eine Erleichterung darüber herausbrach, dass eine jahrelange Angst nicht mehr nötig, dass sie verflogen sei? Gorbatschow selbst gibt seine eigene Deutung. Ich glaube, wir sind aus der Periode des Kalten Krieges herausgetreten. Es scheint mir, es gibt tiefes Verständnis in der Welt, einen anderen Weg einzuschlagen. Wir sind einfach dazu bestimmt, dazu verurteilt, zu der neuen Etappe in der Welt. Ich würde diese Etappe also eine friedliche Etappe bei der Entwicklung der internationalen Beziehungen nennen. Man kann es nur so deuten, den Deutschen war wohl immer unbehaglich zumute, dass sie, die in einem Frontstaat des Kalten Krieges lebten, eine Spannung über Jahrzehnte auszuhalten hatten. Eine Ermüdung war seit Jahren zu beobachten. Wenn heute gesagt wird, es sei Gorbatschow, der die Veränderung im Bewusstsein der Deutschen bewirkt habe, so muss man doch darauf verweisen, dass diese Veränderung schon viel früher begonnen hat, mit der allmählichen politischen Annäherung zwischen West und Ost, vor allem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Die sowjetische Friedenspropaganda der letzten Brezhnev-Jahre, die ja auch die Bewegung gegen die Nachrüstung gespeist hat, war doch so wirksam, dass sich in den Köpfen das Bild einer Sowjetunion entwickelte, die im Prinzip friedliebend sei. Dem entsprach bereits im Herbst 1983 eine Gemütslage der Westdeutschen, in der die Sowjetunion und die USA sozusagen auf eine Stufe gestellt wurden. Eine politische Äquidistanz war hergestellt, etwa nach dem Motto, die Amis seien auch nicht besser als die Russen. Mehr noch, bereits damals zeichnete sich nach einer Sinusstudie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung ab, dass der Friedenswillen der Sowjetunion auf mehr Glaubwürdigkeit stieß als der der Amerikaner. Nun erntet Gorbatschow, was damals erst keimte. Und er erntet, weil er zu realisieren scheint, was damals nur Hoffnung oder Fata Morgana war. Gorbatschow verkörpert ja in seiner äußeren Erscheinung den guten, den warmherzigen Russen. Da er dazu noch Charisma ausstrahlt und geistig wendig wirkt, hat er die Erleichterung über den Verlust eines Feindbildes gleich auch noch in Bewunderung ummünzen können. Ein sowjetischer Journalist sagt in einem Zustand völliger Verblüffung, Gorbatschow müsse wohl vergleichen, wie er hier in der Bundesrepublik und wie er von Erich Honecker empfangen worden sei. Er war nicht der einzige Russe, der die DDR ins Gespräch brachte. Das hatte sogar Gorbatschow getan, als er den Beitrag der DDR-Führung zur Stabilität in Europa pries. Stabilität in Europa, das ist ein Stichwort, das unmittelbar zu den politischen Ergebnissen des Gorbatschows-Besuches führt. Wichtiger als die Quantität von nicht weniger als 11 Abkommen und einer gemeinsamen Erklärung sind die politischen Intentionen. Gelegentlich greifen Politiker, wenn sie den Mangel an Substanz einer Begegnung kaschieren wollen, zur Beschwörung eines Geistes. Der Geist von Camp David, dem ersten Gipfeltreffen zwischen Dwight D. Eisenhower und Nikita Khrushchev in den USA, der Geist von Helsinki. Das sind solche Beschwörungsrituale gewesen, die neue Spannungen bis an den Rand eines Krieges nicht haben verhindern können. Es ist folglich eher ein gutes Zeichen, dass vom Geist von Bonn bislang nicht die Rede war. Liegt es an der Substanz? Eine gewisse Ernüchterung ist geblieben. Ein alter Prüfstein sowjetischen Umdenkens oder neuen Denkens ist unser deutsches Problem. Die Frage Berlin hat Schatten geworfen, wenn auch nicht schwere Schatten. Für das Schifffahrtsabkommen und für Westberliner Bundestagsabgeordnete gibt es kein grünes Licht, weil Moskau auch weiterhin keine Generalklausel will, die das Thema ein für allemal vom Tisch bringt. Man konnte dazu aufschlussreiche sowjetische Interpretationen hören. Wir wollen pragmatische Lösungen, wurde dem Verlangen nach prinzipiellen Regelungen entgegengesetzt. Wir wollen nicht in einer so exponierten Frage ein Signal setzen, das gedeutet werden könne als Bewegung in anderen Fragen des europäischen Status quo. So war die Antwort Gorbatschows auf die Frage nach dem Abriss der Mauer hinhaltend bis belanglos. Wir müssen noch viele Probleme lösen, um das europäische Haus im Interesse aller Völker aufzubauen. Wir wollen hoffen, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Die Mauer ist entstanden in konkreter Situation. Sie war einfach nicht so durch irgendwelches böses, sozusagen böse Absicht diktiert. Die DDR hat beschlossen, indem sie ihre souveränen Rechte benutzt hat, und die Mauer kann auch verschwinden, wenn jene Voraussetzungen abfallen werden, die also diese Wand ins Leben gerufen haben. Ich sehe hier eigentlich kein großes Problem. Die Mauer kein großes Problem? Hier werden hoffentlich viele Deutsche, wenn auch im Gorbi-Fieber, widersprechen. Aber eine plötzliche Nachgiebigkeit Moskaus in der Berlin-Frage nach über anderthalb Jahrzehnten hartnäckiger Verweigerung würde zwangsläufig die Frage aufwerfen, ob Moskau dabei sei, auch andere deutschlandpolitische Positionen zu überdenken. So erwünscht diese Folge den Deutschen wäre. Erkennbar ist, dass die Sowjets keine Beschleunigung in einer Entwicklung wollen, die sich so oder so durch eine latente Dynamik auszeichnet. So steht auch die Frage einer Wiedervereinigung nicht auf der Tagesordnung. Gorbatschow hat kein heimliches Geschenk mitgebracht. Die heutige Situation in Europa, welche wir heute haben, hat bestimmte Zeit ins Leben gerufen. So sind solche Realitäten. Auf der Basis dieser Realitäten entwickelt sich der Prozess in Helsinki und in die anderen Prozesse. Aber wir hoffen darauf, dass die Zeit auch selbst verfügen wird über das Weitere. Und ich glaube, wir begrüßen heute, dass auch die in der Bundesrepublik Deutschland, in der Deutschen Demokratischen Republik wenigstens das Verständnis dessen vorhanden ist, dass in beiden Ländern alles getan wird, damit die Gefahr, Kriegsgefahr nie mehr vom deutschen Boden ausgeht. Nichts Neues über Deutschland also. Fast typisch die Erklärung von Regierungssprecher Hans Klein bereits in der ersten Pressekonferenz während des Besuches. Es dürfe nichts geschehen, was die Lage in Europa destabilisieren könne. Es gibt hierzu bereits Befürchtungen zu hören, dass somit der Prozess in Osteuropa tabuisiert werden solle. Man kann aber auch eine positive Deutung hören. Der Prozess bleibt sich selbst überlassen. Die ihm innewohnende Dynamik wird die politische Landschaft sowieso verändern. Für diese optimistische Variante spricht jene gemeinsame Erklärung, die von Sowjets und Deutschen als beispielloses Dokument gepriesen wird. Enthält sie auf einen ersten Blick nur Selbstverständliches, so zeigt die Analyse doch etwas anderes. Zum ersten Mal hat die Sowjetunion in einem zwischenstaatlichen Willensakt darauf verzichtet, den Status quo in Europa zu zementieren. Dies war in der vergangenen Epoche aber das herausragende Merkmal sowjetischer Politik. Sie folgte statischen Bedürfnissen. Die gemeinsame Erklärung von Bonn ist in ihrem Wesen und in ihren Worten aber auf Dynamik angelegt, nicht auf Bewahrung, sondern auf Veränderung. Gorbatschow gibt der gemeinsamen Erklärung diesen Stellenwert. Diese Erklärung zeugt davon, dass wir eine neue Konzeption, eine neue Qualität der Beziehungen haben. Das ist ein einmaliges Dokument, welches Sie alle interessieren wird, denn es handelt sich darum, dass dieses politische Dokument zwei Länder unterzeichnet haben, die verschiedenen sozialen Systemen, verschiedenen Bündnissen angehören, und zwei Länder, die eine wesentliche Rolle in den Weltangelegenheiten spielen. Den Höhepunkt findet die Erklärung in zwei Bekundungen. Erstens in der klaren Bekräftigung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und Staaten, die frei sind, ihr Schicksal zu bestimmen und ihre Beziehungen auf der Grundlage des Völkerrechts souverän zu gestalten. Und zweitens in einer Passage, die im Wortlaut vorgestellt sei. Die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion betrachten es als vorrangiges Ziel ihrer Politik, an die geschichtlich gewachsenen europäischen Traditionen anzuknüpfen und so zur Überwindung der Trennung Europas beizutragen. Ausdruck der Überwindung der Trennung ist das gemeinsame Haus Europa oder mit deutschen Worten eine europäische Friedensordnung. Dass in diesem Kontext das Wort von der deutschen Teilung fehlt, ist für manche Kritiker mehr als ein Schönheitsfehler. Für andere ist das nur eine taktische Unterlassung. Die Logik hat jedoch einiges für sich, dass die Überwindung der europäischen Trennung die Überwindung der deutschen Trennung einschließt. Noch klarer, gäbe es nicht die deutsche Teilung, so gäbe es auch kein europäisches Problem. Die Fantasie des neuen Denkens in Ost und West ist also darauf konzentriert, die politische Landschaft zu verändern. Behutsam zwar und ohne Erschütterungen, doch zu verändern. Wer ein gemeinsames Haus baut, für dessen Form in der Erklärung auch feste Umrisse niedergelegt wurden, der verändert das Grundstück, auf dem das Gebäude steht. Gorbatschow vermittelt auch nicht den Eindruck, dass ihm Statik vor Dynamik gehe. Dies kann er sich auch nicht leisten. Er sucht einen Anschluss für sein riesiges Land an Europa. Weniger aus dem Bewusstsein oder wegen der Wiederentdeckung gemeinsamer europäischer Geschichte, als aus der Sorge, die Sowjetunion könne von der wirtschaftlichen Dynamik des europäischen Westens endgültig abgekoppelt werden. Zwar hat er vor Unternehmern und Industriekapitänen das Bild einer zur wirtschaftlichen Konkurrenz unfähigen Sowjetunion zu korrigieren versucht, aber ihm und gewiss noch mehr seinen wirtschaftlichen Experten ist völlig klar, dass die Gesamtverfassung der sowjetischen Wirtschaft mit dem Prädikat desolat noch freundlich beschrieben ist. Gorbatschow setzt viel Hoffnung auf die deutsche Wirtschaft, so wie diese Hoffnung in Gorbatschow investiert. Doch gerade auf diesem Felde, wo besondere Eile geboten ist, bemisst sich der Fortschritt nicht nach Einheiten des guten Willens, nicht nach den Dimensionen eines Geistes, sondern nach den Kalkulationen der Rechnungsführer. Gorbatschow ließ seine Ungeduld spüren, die aus der Ahnung kommt, dass seine so umfassende Politik der Reformen vielleicht daran scheitern könnte, dass die Menschen zwar die Köpfe voll haben, die Regale in den Geschäften aber leer bleiben. Das Experiment Perestroika ist noch nicht geglückt. Das war Hintergrundpolitik. Heute Michail Gorbatschow in Bonn, eine politische Bilanz. Eine Sendung von Peter Kapern, Eduard Neumeier und Otto Toussaint. Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat am Abend seinen viertägigen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland beendet und ist mit seiner Delegation von Düsseldorf aus nach Moskau zurückgeflogen. Das Ergebnis des Gorbatschow-Besuches gewürdigt wurde. In ihr bekennen sich beide Seiten gemeinsam zu Grundsätzen, die für ein friedliches Miteinander der Länder und Völker, so Kohl, unerlässlich sind. Der Kanzler zählte auf: Der Mensch in seiner Würde mit seinen Rechten und die Sorge für das Überleben der Menschheit müssen im Mittelpunkt der Politik stehen. Jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell, muss verhindert und der Frieden erhalten und gestaltet werden. Das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei zu bestimmen und ihre Beziehung zueinander auf der Grundlage des Völkerrechts souverän zu gestalten, muss sichergestellt werden. Der Vorrang des Völkerrechts in der inneren und internationalen Politik muss gewährleistet werden. Nationalen Minderheiten mit ihrer Kultur gebührt Schutz. Und nicht zuletzt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker muss geachtet, die Menschenrechte müssen verwirklicht werden. Dass jetzt die Sowjetunion mit uns gemeinsam diese Grundsätze zum Programm erhebe, das sei in der Tat ein Politikum, erklärte Kohl. Willy Brandt sprach anschließend von einer doppelt positiven Bilanz des Gorbatschow-Besuchs. Eine Philosophie für die Überwindung der europäischen Teilung sei formuliert worden. Wichtiger als der Wortglanz von Prinzipien sei aber, was daraus gemacht werde, sagte Brandt. Der frühere Kanzler erinnerte an den mit Emotionen beladenen Kampf um die Ostverträge und erklärte dann: Heute wird wohl den allermeisten klar sein, ohne unseren Beitrag, ohne unsere Ostpolitik keine Überwindung des Kalten Krieges. Ohne Moskauer Vertrag keine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die nach sehr schwierigen Anlaufjahren, enttäuschenden Anlaufjahren, dann durchaus Vernünftiges zustande gebracht hat. Aber wie wir seinerzeit sagten, keine deutsche Ostpolitik, die nicht im Westen verankert ist. So wie wir dies damals sagten, wohl nicht von allen damals klar genug angenommen, so sage ich heute: Die europäische, westeuropäische Gemeinschaft, zu der wir gehören, muss offen bleiben, für die sinnvolle Zusammenführung aller Teile des Kontinents und Europa muss sein Gewicht mehren, ohne sich gegen Amerika zu formieren. Bundesaußenminister Genscher sah in der begeisterten Aufnahme des Kreml-Chefs durch die Bevölkerung einen Ausdruck tiefer Friedenssehnsucht. Diese Gefühle unserer Bürger entziehen sich jeder törichten Verdächtigung, betonte Genscher. Der FDP-Politiker sprach sich für eine Friedensordnung aus, die vom Atlantik bis zum Ural reiche. Wörtlich: Es kann und darf keinen Zweifel geben, kein Volk und kein Staat darf aus diesem gemeinsamen europäischen Haus ausgeschlossen und ausgegrenzt werden. Europa kann eine bessere Zukunft nur dann gewinnen, wenn alle Staaten Europas dieser Friedensordnung, diesem gemeinsamen Haus zugehören. Auch die Sowjetunion gehört in dieses gemeinsame europäische Haus. An der polnischen Ostgrenze beginnt Osteuropa und nicht Westasien. Ganz ohne Seitenhiebe wider die Regierung blieb die weithin auf Gemeinsamkeit angelegte Debatte doch nicht. So warf etwa Egon Bahr von den Sozialdemokraten dem Bundeskanzler mangelnde Konsequenz in der Abrüstungsfrage vor. Den Wunsch nach Verringerung der Atommunition für die Artillerie habe Kohl nicht einmal angesprochen. Der Grünen-Abgeordnete Lippelt kritisierte, dass von Seiten des Kanzlers ein neues Denken über die Ost-West-Beziehungen nicht erkennbar sei. Im Deutschen Bundestag ist übrigens in der Debatte auch den Ungarn Respekt gezollt worden. Gewürdigt wurde die Rehabilitierung des früheren Ministerpräsidenten Imre Nagy. Ihm und seinen Mitstreitern wurde heute in Budapest mit einer ehrenvollen Wiederbestattung spät Gerechtigkeit erwiesen. Über die Feierlichkeiten in der ungarischen Hauptstadt berichtet Gábor Kiseli. Tief bewegt und beispielhaft besonnen nahmen heute Hunderttausende von Ungarn auf dem Budapester Heldenplatz Abschied von Imre Nagy, dem vor 31 Jahren hingerichteten Ministerpräsidenten der Revolutionsregierung von 1956 und von seinen Mitkämpfern. Während die Namen der mehreren hundert hingerichteten Revolutionäre vorgelesen wurden, legten Zehntausende Blumen vor den Särgen der Märtyrer nieder. Sowohl die Regierung, angeführt vom Ministerpräsidenten Miklós Németh und vom Staatsminister Imre Posgai, als auch eine Delegation des Abgeordnetenhauses, Parlamentspräsident Mátyás Szűrös an der Spitze, standen Ehrenwache an den Särgen. Hunderte von Emigranten aus dem Westen waren gekommen. Und auch die in der Sowjetunion lebende ungarische Minderheit schickte eine Delegation. Unzählige Diplomaten, darunter die Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten, ehrten die Toten und es fehlten auch nicht die Vertreter der Charta 77, der polnischen unabhängigen Gewerkschaft Solidarität und der rumänischen Emigration. Italiens Kommunisten schickten ihren Führer Occhetto. Nur die einheimische KP war offiziell nicht anwesend. Parteichef Károly Gross hatte bis zuletzt die eindeutige Rehabilitierung Imre Nagy durch die Partei verhindern können. Andererseits sind sowohl Ministerpräsident Németh als auch Staatsminister Posgai, Politbüromitglieder und Parlamentspräsident Szűrös, ebenfalls ein Reformpolitiker, gehört dem Zentralkomitee an. Die Beisetzung der Märtyrer fand in den Nachmittagsstunden in der Parzelle 301 des Zentralfriedhofes im Kreise der Familienmitglieder und der engsten Mitkämpfer statt. Eine militärische Ehrenwache säumte den Weg zur Parzelle, wo Hunderte von Grabmälern aus Holz aus dem Boden ragten. Nicht nur Imre Nagy und seinen Genossen, sondern allen Märtyrern der Revolution erwies man hier die letzte Ehre. Die Polizei, die vor einem Jahr noch die Handvoll Demonstranten für Imre Nagy mit Knüppeln auseinandertrieb, hat heute mit 2000 Ordnern des Forums Ungarischer Demokraten zusammengearbeitet. Ihre uniformierten Einheiten waren nun für Verkehrsregelung zuständig. Es war die Armee, deren Einheiten zur Sicherung des Rundfunk- und Fernsehgebäudes abkommandiert worden sind. Doch, wie es hieß, man hat vielmehr eine ultralinke Provokation befürchtet. Auch sie ist ausgeblieben. Am Abend brannten in den Fenstern von Stadt...